So, meine Lieben, Aufnahme die 100. Herzlich willkommen zurück in der Chaosbude. Genau, richtig. Und zwar hier ist wieder Philipp und Mike. Heute wollen wir uns mal über ein ganz bestimmtes Thema unterhalten, was uns nämlich unser ganzes Leben lang beschäftigt. Und zwar Seit gestern. Wir sind Bodybuilder. Nein, wir sind keine Bodybuilder. Ihr sind der Meinung, nein, ich habe einfach mal gefragt, dass wir gern Computer spielen, beziehungsweise Computer gespielt haben, ist ja kein Geheimnis. Und ja, auch jetzt sitzen wir gerade gemütlich nebeneinander und bepimmeln uns hier auf der Couch bei dem Spiel. Wie bepimmeln? Wie es auch immer heißen mag. Wie heißt das Spiel bitte nochmal? Ich hab's vergessen. Castle Crashers. Castle Crashers. Und haben uns hier gedacht, Mensch, wir werden uns doch mal heute ein... ich mach gar nichts. Hilfe! Nee, und haben uns eben gedacht, dass wir uns mal über ein Thema unterhalten werden, was uns im Moment am meisten interessiert. Und zwar, ich hatte Mikey gefragt, ja, wie ist es eigentlich bei dir so gewesen? Wir machen beide doch relativ viel Sport. Gibt bestimmt genug Leute, die machen das auch, aber eben, ja, uns macht das Freude, uns macht das Spaß. Und ich wollte dich eben fragen, Mikey, wie ist das eigentlich so gewesen bei dir? Wie bist du denn darauf gekommen, jetzt Sport zu machen? Was ist dein Anreiz? Was ist deine Motivation? Zu wenig Selbstvertrauen. Dein Ziel? Zu wenig Selbstvertrauen. Also ich fand mich unattraktiv und Dings und dachte dadurch, dass ich vielleicht eine bessere Figur kriege, besser aussehe, keine Ahnung, könnte ich vielleicht ein höheres Selbstvertrauen erringen, bekommen, keine Ahnung. Und wie lange hast du das jetzt schon, wie lange machst du das jetzt schon? 4 Jahre, 5 Jahre. Und hast du jetzt in den 5 Jahren schon ein höheres Selbstvertrauen erlangt? Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube nicht allein nur durch Sport, ich glaube, das hat auch mit dem Alter zu tun, dass man ein bisschen reifer geworden ist, ein bisschen erwachsener. Okay. Aber der Sport ist natürlich auch zuträglich dem, weil man kriegt da, wenn man halt ein bisschen sportlich aussieht, auch viel Aufmerksamkeit dafür, halt, dass man ein bisschen besser aussieht und nicht der übelste Fetti ist. Also heißt es für dich, fette Menschen, oh scheiße. Dicke, fette dicke Menschen, Poppel. Ja, aber sind für dich Untermenschen. Nein, Untermenschen. Was denn, die widern dich an? Ja, sie widern mich an, fette Menschen widern mich an. Nein, Quatsch, über fette Menschen widern mich nicht an, aber ich glaube, dass einfach sportliche Menschen besser angesehen in unserer Gesellschaft als Übergewichtige, weil es natürlich auch irgendwie gesundheitlich vielleicht nicht cool ist und weil es einfach nicht schön aussieht. Ein lustiges Krokodil. Du kannst auf seinen Kopf springen. Ich will auf seinen Kopf springen. Weil es einfach nicht schön aussieht. Ich finde... Entschuldigung, hättet ihr sehen müssen. Ja, immer noch Castle Crashers. Das war gerade unser Monster, eine übelste Kanonenkugel. Red mal hier weiter, Schokolade. Ja, hol mal Schokolade. Nee, wir haben uns gleich nämlich darüber unterhalten, zum Thema Sport. Wir wollen natürlich nicht abdriften, aber nebenher ist es natürlich immer so, dass ich von einem übelsten riesen Grinsekater gerade verhauen werde. Yay, aua. Nee, gleich werden wir uns natürlich darüber weiter unterhalten. Sport, dicke Menschen, dünne Menschen. Ich zum Beispiel stelle jetzt die These auf, er ist wieder da, ich stelle die These auf, der auch Mensch... Hast du nur 2 Gläser in deinem Schrank, was geht? Ja, ich habe immer ganz viel getrunken und Geschirrspüler und so. Nee, ich will nicht die These aufstellen, der Mensch ist eigentlich nicht dazu da, um dick zu sein. Ich denke, dass wie nennt man sowas, Dickheit oder dicke Menschen, das ist nicht normal, auf jeden Fall. Ich krieg die Vitamals nicht auf. Jetzt. Der Mensch ist natürlich nicht gemacht zum Dicksein. Ich glaube, der Mensch ist mehr dafür gemacht, durch den Urwald zu rennen und blöde Tiere zu jagen. Aber eben auch nicht super durchtrainiert. Also ich denke auch, der Mensch ist nicht dazu gemacht, um super wie so ein Bodybuilder. Nee, das ist dann auch wieder zu viel. Ich glaube, das ist einfach sportlich. Was heißt sportlich? Du musst ja dir mal vorstellen, dass eigentlich die Natur uns nicht gebaut hat, um in Häusern zu leben, sondern im Wald oder auf der Wüste oder was weiß ich. Auf der Wüste. In der Wüste. Bäh. In der Wüste, um dort zu überleben, brauchen wir natürlich eine gewisse Fitness. Fitness, richtig. Fitheit ist natürlich der super Wort. Fitheit. Und ich denke, dafür ist der Mensch gemacht. Und der Mensch ist halt könnte im Grunde auch gar nicht fett werden, weil er müsste sich ja sein Essen selber jagen, anpflanzen oder sonst was. Ja. Und in unserer Gesellschaft haben wir natürlich den Überfluss. Und deswegen, hier mein Freund. Ja, ich bin ja so voll. Du bist nur so, wenn du die ganze Zeit die Schokolade leer frisst. Ja, wir müssen gerade jagen, ne? Ich hab dir voll auf meinen Tisch gespermt. Das ist... kein Sperma. Du, aber guck mal, ich habe schon übelst einen weißen Fleck auf dem Tisch. Das ist trotzdem kein Sperma. Na, erzähl doch mal weiter. Ja, er rennt jetzt schon wieder vom Mikro weg. Also, schreier nicht so rein. Im Großen und Ganzen geht es darum, Der Mensch ist nicht darum, also ich bin der Meinung, der Mensch ist nicht da so gemacht, dass er dick werden kann. Und ich finde, genauso viel Arbeit, wie ein Mensch da oder ein jemand darin steckt, sportlich zu sein oder gesund zu sein, genauso viel Arbeit haben die Dicken reingesteckt, auch dick zu sein, muss ich sagen. Weil ich finde, das ist schon eine ganz schöne Leistung, dick zu sein. Ja, natürlich. Ich glaube, es ist keine Leistung. Ich glaube, es ist Faulheit, einfach den ganzen Tag nur rumzusitzen. Ja, aber du musst ja trotzdem mehr essen, als du verbrennst. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich habe aus deinem Glas getrunken. Ist egal, trink aus meinem Glas. Ich glaube, viele Leute nehmen zu und denken dann, sie können in 3 Monaten abnehmen. Aber ich glaube, es dauert genauso lange abzunehmen wie zuzunehmen. Also wenn du 5 Jahre fett geworden bist, schaffst du es nicht in 3 Monaten abzunehmen. Das, was du in 5 Jahren aufgefressen hast. Aber ganz andere Sache, sondern du hast gar nicht erklärt, warum du Sport machst. Nee, bei uns ist ja auch so, mit unserem Podcast ist ja nicht umsonst Chaosbude. Wir sind absolut unorganisiert und eigentlich ging es darum, gut, du hast erzählt, du willst mehr Selbstvertrauen. Richtig. Und 4 Jahre lang machst du jetzt Sport. Natürlich auch gut aussehen und bei den Frauen ankommen. Was machst du denn für einen Sport jetzt? Ich gehe zum Muckibude McFit. Werbung, Schleichwerbung. McFit hat mir schon 50 Euro überwiesen. Okay. Ja. Und du sagst eben, du hast jetzt schon den Erfolg gehabt. Aber gibt es irgendein Ziel für dich jetzt erstmal, dass du sagst, so muss es sein? Oder? Also wenn ich mal ein richtig, richtig gut sichtbares Sixpack hätte, wäre natürlich schon mal... Also man sieht schon ein bisschen so, aber ist halt noch nicht so ganz so. Aber was gibt dir denn das Sport für ein Gefühl ansonsten noch? Na, euphorisch, man fühlt sich einfach gut und man hat einfach... Ich finde, durch Sport hat man auch bessere Laune irgendwie, finde ich. Also habe ich das Gefühl. Kann natürlich auch so Illusion sein, aber ich finde immer, durch diesen Kick, durch dieses, dass man sich so anstrengt, kriegt man im Nachhinein immer so voll gute Laune. Ja. Oh, ist so hart. Aber warum machst du denn jeden Tag Sport? Warum mache ich jeden Tag Sport? Richtig, du hast ja nicht die Motivation, gut auszusehen. Ja, doch, wahrscheinlich. Natürlich möchte ich auch schick aussehen, aber für mich ist auch der Sport so, wie du schon sagst, man fühlt sich gut. Und das ist so eine Art Lebensqualität, die man auch erhält. Ich kann mir zum Beispiel auch gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die ja dick sind. Also nicht wegen, wie auf die Dicken rumhacken. Es tut mir leid. Die haben es verdient. Nein, nicht alle. Es gibt Krankheiten, bei denen man kann es verstehen. Nein, Krankheiten. Ist natürlich, wenn du irgendwie... Nein, wir driften ab, Chaosbude. Nein, jedem das Seine. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, um daraufhin zurückzukommen, eine Treppe hochzugehen und so außer Atem zu sein, dass ich erstmal 5 Minuten brauche, um irgendwie wieder darauf klarzukommen. Ich glaube auch nicht, dass Dicke eine Treppe hochlaufen und 5 Minuten brauchen, um wieder klarzukommen. Doch, es gibt welche, die sind richtig, nee, es sind richtig kurzatmig. Guck doch meine Mutter an, Alter, die ist hoch wie breit. Und die ist zwar jetzt auch nicht die, aber die kommt die Treppen trotzdem hoch. Ja, natürlich kommt sie die hoch, aber sie ist dementsprechend erschöpfter. Und was ich dann wieder nicht verstehe, Dicke müssen auch voll die krassen Muskeln haben, weil sie schleppen ja auch Lebendgewicht rum. Ja, ich kann die haben ihr Fitnessstudio bei sich. Ich kann dir eine Story erzählen von dem kleinen dicken Jungen, der heute im Fitnessstudio auf mich zukam heute Nacht. Ich habe heute schon Brusttraining gemacht, Bankdrücken und so. Und da kam so ein kleiner dicker Junge, ich sag mal. Wie alt war der? 17, 18. Kleiner, der war aber, dicker Junge, das ist ein Mann. Der war wirklich moppelig, ohne Scheiß. Ja. Und er kommt zu mir und meint, ja, warum machst du nicht mehr Gewicht drauf? Und ich dachte mir so, 120 Kilo, naja, reicht eigentlich erstmal, wenn ich da 6 bis 8 Wiederholungen schaffe. Ja. Naja, aber wenn du mehr Gewicht drauf machst, hast du mehr Leistung. Aber der Junge, der erzählt mir, er drückt 140 Kilo, aber der war irgendwie nur 1,50 Meter. Das kann ja gut möglich sein. Hat das denn dir auch irgendwie so in einer Art und Weise bewiesen? Oder? Naja, nee. Also der hat bei sich an der Schrägbank schon eine Menge drauf gehabt für seine Größe. Zwar keine 140 Kilo, sondern was hat er drauf gehabt? 80 Kilo. Mhm. Aber ich glaube ihm schon, dass er das schafft zu drücken. Aber ich finde halt, wenn man schon moppelig ist, dann sollte man vielleicht erst versuchen, ein bisschen das Gewicht zu verlieren. Weil das Problem ist, wenn du dick bist und dann trainierst, bringt es eigentlich nicht so viel. Man sollte, glaube ich, erstmal abnehmen, weil wenn du trainierst, kriegst du zwar Muskeln, aber du wirst ja auch irgendwann zu dem Punkt kommen, dass du dein Fett verlieren willst. Und in dem Punkt, wenn du dein Fett verlierst, verlierst du auch eine Menge an deinen Muskeln, die du hart erarbeitest wieder. Hm. Und deswegen ist es wahrscheinlich sinnvoller, erstmal das Fett zu verlieren, bevor du die Muskeln aufbaust, anstatt erst die Muskeln aufzubauen und dann die dann wieder zu verlieren durch die Diät oder durchs Training. Ja, also wie gesagt, ich finde, das Gewicht ist auch immer gar nicht so wichtig, solange man den Muskel entsprechend reizt. Weißt du, was nützt das zum Beispiel, wenn ich der Meinung, viel Gewicht drauf zu packen, also übertrieben viel Gewicht, und man macht aber die Technik unsauber und ja, du musst noch Fähigkeitenpunkte verteilen. Und ich weiß aber nicht, wohin. Magie ist immer gut. Aber ich habe die ganze Zeit nichts gezaubert. Ja, dann in Verteidigung. Ja, das ist immer gut. Du verteilst voll gleichmäßig. Ja, vielleicht solltest du ganz unten mal Punkte drauf machen. Was ist denn das? Mein Agilität. Ach so. Also, Beweglichkeit. Ja. Das, was wir machen, Beweglichkeit. Ja. Nee, wie gesagt, so viel Gewicht bin ich der Meinung, man braucht man auch gar nicht unbedingt. Nee, warum sind wir schon wieder hier? Keine Ahnung. Ja. Ah, ich glaube, wir sind alle tot. Ach, wir sind gestorben. Ja, richtig. Waren doch schon irgendwo hier oben, oder? Ja, wir müssen uns die andere Relikte holen. So, zurück zum Thema. Dick, wo müssen wir denn lang? Fetter Junge, irgendwann wird er auch mal ja, schick aussehen. Nein, aber darum geht, ich finde, egal, ob man jetzt aussieht wie ein Bodybuilder oder so ein Supermodel, solange jeder irgendwie was für sich macht und Sport macht, und wenn einer für sich sagt, und ich mache nicht Sport, dann respektiere ich das auch irgendwo. Ja, aber ich finde es so albern, da viele Dicke sagen, ich fühle mich wohl, so wie es ist. Aber das ist doch selber nur sich selbst nur vorgespielt. Das glaube ich allerdings auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn sie, oder sagen wir so, die andere Sache, wenn du dick bist, sagt ihr alle, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber wenn du abgenommen hast, wenn du dann in dem Moment dann abnimmst, sagen alle, oh, du siehst aber toll aus, sieht aber gut aus, das steht dir aber gut. Also war das gar nicht, dass du im Vorhinein eigentlich das okay ist, sondern einfach nur eine Ausrede. Na, was heißt Ausrede? Darüber sind wir uns ja im Klaren. Nee, aber ich meine, weißt du, was ich meine? Das ist halt die Sache, wenn du dick bist, dann sagt doch keiner, oh Mann, nimm doch jetzt mal ab und du siehst so fett aus. Sondern sagst du, ja, es ist doch okay und du bist ja so, wie du bist. Und wenn du aber abnimmst, dann sagen die alle, du siehst aber toll aus. Das meine ich. Na klar, du kriegst doch irgendwo die Anerkennung. Ja, das ist das vorher geheuchelt oder nachher geheuchelt? Ich glaube, es hat noch keiner am Dicken gesagt, dass er gut aussieht. Das wird totgeschwiegen. Du hast aber dem Dicken auch nicht gesagt, Alter, nimm ab. Habe ich auch schon gesagt. Was ist mit Peter? Ja, ich habe Peter auch schon gesagt. Ich habe gesagt. Ich habe Peter eigentlich gern. Ich auch, ich muss sagen. Aber nee, wie gesagt, wo fängt Sport an, wo hört Sport auf? Man muss ja nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen. Man muss auch nicht die übelsten Gewichte stemmen. Für mich ist alleine schon in Bewegung bleiben. Spazieren einfach was gehen? Für dich geht. Nicht mal spazieren. Wenn ich sage, wenn mein Weg auf Arbeit nicht so weit ist und ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad, weil ich es einfach mal nötig habe, dann würdest du dementsprechend auch auch was mal verbrauchen von dem, was du zu dir nimmst, ne? Vielleicht einfach mal ordentliche Sachen essen. Das ist eben auch die andere Geschichte. Wobei ich wie gesagt, bei dem Thema schon wieder bin, wir driften wie immer ab. Nein, du hast vorhin von dem Jungen erzählt, zum Beispiel mit den 120 Kilo, wie oft drückst du die? Sagst du 6-mal, aber heißt das dann in 3 Sätzen? Nee, 3-mal 6. Ja, 3-mal 6. Nee, 4-mal 6 sogar. Ja, aber und das Schwierige ja zum Beispiel, was ich festgestellt habe, ich mache ja also auch so ein bisschen Sport, habt ihr ja mitbekommen, Motivation ist, dass ich natürlich fit sein will, dass ich ein anderes Lebensgefühl haben möchte. Und aber du machst zu Hause deinen Sport. Ich mache zu Hause zum Beispiel meinen Sport, genau, das ist der Unterschied. Ich würde jetzt nicht dafür ins Fitnessstudio gehen. Aber du hast dein Fitnessstudio inzwischen zu Hause, was ich dir jedes Mal sage. Du hast eine Bank hier, du hast eine Langhantel, du hast Kurzhantel. Ja, aber mehr braucht man ja auch nicht. Du hast eine Klimmzugstange. Du hast dein komplettes Fitnessstudio im Grunde zu Hause. Ja, aber mehr braucht man ja auch nicht, bin ich der Meinung. Dieses ganze Gerätegedöns, das ist Schwachsinn. Ich bin der Meinung, dass die Fitnesszentren sich dadurch nur eine Abhängigkeit verschaffen wollen. Sagen, hey, guck mal, wir haben die Geräte. Ne, es ist so, wir haben Geräte. Von wem habe ich denn das vorher gehört als von dir? Ich habe da mich mit Paul noch nicht mal drüber unterhalten. Von irgendjemandem habe ich das letztens schon mal gehört, dass Fitnesscenter. Na, was abhängig, aber du brauchst diese Geräte nicht. Du kannst auch alles genauso gut mit einer Hantel machen. Und viele sagen immer so, ja, und Hantel ist was für Profis. Und ich finde das einfach nur Schwachsinn. Ich meine, wenn du nicht gerade, du machst jetzt Bankdrücken, du haust dir gleich da die 100 Kilo rauf und fängst einfach mal klein an, lernst die Technik, lernst die Bewegung, weißt du, und steigerst dich dann kann man selbstverständlich auch so anfangen. Mit Hanteln zu trainieren, ja. Also ich finde Hantel für Profis ist Schwachsinn. Solange man sich nicht, der große Fehler ist ja auch immer, Carpador. Nee, der große Fehler ist ja auch, sich immer über viel Gewicht vielleicht zuzumuten und dann an der Technik zu schlampen. Ja, man sollte, glaube ich, klein anfangen. Das sollte aber jedem klar sein, dass du nicht mit den überkrassen Gewichten anfangen kannst. Eben nicht. Viele sind der Meinung, viel hilft viel. Oder ich muss schnell ein gewisses Ja, aber da hast Gewicht du stemmen. Das Problem ist, wenn du viel nimmst, auch wenn du es viel am Anfang gleich schaffst, hast du das Problem, dass deine Sehnen das gar nicht schaffen, dass deine Sehnen erstmal so weit gedehnt werden müssen, um die Gewichte zu schaffen. Sonst hast du irgendwann das Problem, dass die reißen die dann? Oder? Die müssen wahrscheinlich erstmal auch gestärkt werden. Auf die Belastung halt. Genau, die müssen gestärkt werden. Die Gelenke müssen auf die Belastung erstmal vorbereitet sein. Viele Bewegungen sind ja zielgerichtet. Also Isolierübungen, wo man nur den Bizeps macht, nur die Brust, nur den Rücken. Aber da sind halt viele Gelenke, wo halt auch Muskeln drauf sitzen, die auch erstmal trainiert werden müssen. Also, wie soll ich das sagen? Was piept denn hier? Ich glaube, mein Wecker geht ab. Du hast einen Wecker dabei? Ja, ich glaube, mein Wecker geht ab. Das ist doch dein Wecker. Nee, dann trennt mein Handy. Ja, ich müsste jetzt nur Sport. Also, was ist das Fazit jetzt? Na, Fazit ist, wie gesagt, ich versuche es zusammenzufassen für unsere Nichthörer oder auch wer auch immer. Ob es überhaupt noch jemand checkt, was wir hier reden. Ja. Wir haben festgestellt, Unterschied zwischen Mikey und mir. Mike geht ins Fitnessstudio. Ich mache zu Hause Sport. Für ihn ist wichtig, er möchte schick aussehen und natürlich auch dadurch die Weiber klar machen. Für mich ist eher so die Lebensqualität und das schicke Aussehen natürlich in dem Sache. Natürlich wäre ich blöd, wenn ich sagen würde, ich will nicht schick aussehen, das ist Schwachsinn. Also ist natürlich schon eine Art Motivation, wenn man vielleicht irgendwann sich im im Spiegel betrachtet, was man ja nicht selten macht. Und sich dann toll findet. Aber mir fallen so viele Sachen ein, dadurch, dass wir aber so hin und her kommen, vergisst man das auch immer. Wie gesagt, zum anderen ist ja zum Beispiel auch, wir waren vorhin bei der harten Arbeit, zum einen wird eben auch nicht, kommen wir mal zum Klischee zum Beispiel, die Muckis haben oder so, die haben nichts in der Birne und sind ja doof und sowieso. Und ich bin der Meinung zum Beispiel, da spricht einfach nur der Neid, dass die anderen es selbst nicht geschafft haben, weil ich bin der Meinung, dass zum Beispiel auch gerade bei so Sachen eine Menge Disziplin auch dahinter steckt, ne? Mhm. Selbstdisziplin, zum Sport gehen, dranbleiben, dann hast du vorhin das Thema geschmissen, gesunde Ernährung. Ja, also auch die Ernährung spielt eine ganz wichtige Rolle. Und dabei rede ich nicht davon, dass du sagst, ich darf jetzt nicht so viel essen, sondern eher ganz gegenteilig, dass du sagst, du musst was Ordentliches essen, du musst deinem Körper was Gutes tun, ja, damit er eben auch in Form bleibt. Weil natürlich so ein Sport, den man damit natürlich betreibt, in der Form ja auch eine ganz andere Belastung ist, ne? Ich glaube, ich kann mir kaum vorstellen, dass so krasse Bodybuilder dumm sein können, weil es eine Menge Überlegung bedarf, das zu tun, also den Sport an sich zu tun und dann noch, wie man sich ernährt, wie der Trainingsplan ist, man muss halt auch viel drüber nachdenken, es ist nicht nur das Machen, sondern es ist halt auch, wie man es macht. Und die Leute kommt halt nicht von alleine. Genau, die Leute haben eben meinen Respekt verdient, weil sie es durchziehen. Und wenn sie Zähne zusammenbeißen und auch wirklich sagen, die besiegen ihren inneren Schweinehund. Weil ich habe auch manchmal trainiert mit einem anderen Kumpel noch zusammen. Und dann habe ich neulich, wir haben ein bisschen was gemacht und er hat so ein bisschen mitgemacht und meinte so, oh, das ist ja alles super anstrengend und schwierig. Und er hat gesagt, Mensch, ich habe echt Respekt vor dem, was du machst, weil dass das auch durchziehst und diese Anstrengung auf dich nimmst. Wobei man natürlich, also ich so mir sage, ich sehe das ja nicht als Anstrengung, mir macht das ja auch irgendwo Spaß, ich genieße es ja auch in einer gewissen Hinsicht, Sport zu treiben. Aber wo der Unterschied bei mir ist, weil du vorhin auch von Isolationsübungen gesprochen hast, für mich ist dieses Trainieren mit Hantel auch nur eine Ergänzung. Ich bin eher, du hast mir ja damals das Buch zum Beispiel auch geschenkt hier, ich bin eher so für Übungen, ohne Geräte, wo man nicht unbedingt irgendwas braucht, sondern eher mit deinem eigenen Körper. Auf natürliche Art. Ja, das ist natürliche Art, ich denke, das reicht. Es wären mehrere Muskeln angesprochen und deswegen, also es muss auch nicht unbedingt so sein. Ja. Und die Motivation, jetzt weiterzumachen? Die Motivation, es macht mir Spaß. Und das heißt, und wie lange? Ich bin ein beständiger Mensch. Und wie lange möchtest du das machen? So lange, wie es geht. Ich glaube, so bis der Körper irgendwann versagt. und in die Kiste fällt. Ja, am besten im Fitnessstudio mit einer Hand auf den Kopf begraben werden. Okay, wir waren zu laut. Ja. Nee, also genau, ich kann es mir eben auch nicht mehr vorstellen, gar keinen Sport zu machen. Das ist das Komische. Also irgendwie gehört es einfach so mit dazu, auch zum Wohlfühlen. Und wenn man natürlich die Anerkennung noch von anderen Leuten kriegt und die sagen, Mensch, ja. Und die müssen ja nicht sagen, hey, du siehst toll aus, sondern einfach so, war mir doch Blicke sowieso. Gesagt. Nee, nicht mal die Blicke, das war ja auch so eher so, war mir doch klar, dass du Sport machst, so nach dem Motto, allein sowas so, wenn man so hört, naja, klar, du machst doch bestimmt Sport. Sowas ist natürlich dann einfach schon schön. Ja. Ich finde, wie gesagt, dass unsere Welt immer fetter wird und dass ja, viele auch in Selbstmitleid irgendwie versinken und nichts an sich ändern wollen. Auch ein Stück Schokolade. Auch angeblich zufrieden sind, so wie sie sind. Also macht alle Sport, lasst euch nicht verfetten und fresst nicht so viel Schokolade wie wir. Dann kriegt ihr auch ein Sixpack. Wir dürfen uns das auch mal leisten. Ich war ja heute auch beim Training. Ich habe heute auch Sport gemacht. Da dürfen wir auch mal Schokolade essen. Falls noch jemand irgendwelche Bemerkungen hat, jemand mitsprechen möchte, was sagen möchte, könnt ihr natürlich gerne euch melden, weil ich möchte mich jetzt verabschieden. Könnt ihr euch gerne melden unter podcast@chaosbude.com, auf Twitter unter Mr. Chaosbude, sogar auf ADN unter Mr. Chaos. Und ansonsten sagt uns einfach, wie scheiße ihr uns fandet. Weil ja, wir so durcheinander geredet haben. Nee, es ist einfach so, ich glaube, es ist auch sehr anstrengend, uns zuzuhören, aber es macht uns einfach unwahrscheinlich Spaß und nein, wir werden nicht damit aufhören, hier irgendwelche Podcasts aufzunehmen. Irgendwann wird uns wieder was Witziges einfallen, wir werden es hochladen und dann anfangen. Vielleicht gibt es ja Leute, die genauso denken, so wie wir, so verrückt. So, ja, ich hoffe es einfach, dass es auch solche Menschen gibt, die nicht so... Vielleicht will ja auch so noch jemand Tipps von uns haben. Wie man so verrückt wird. Wie man so chaotisch wird. Ja, wie man so chaotisch, so zerstört. Aber pass auf, ich habe schon mal einen Teaser für die nächste Folge. Okay. In der nächsten Folge werde ich dich fragen, was es für Aufräumsysteme gibt. Du weißt ja, ich bin Chaot. Und ich würde dich gerne mal fragen, oder welche Möglichkeiten es gibt, aufzuräumen. Möglichkeiten? Ja, das soll ein Teaser sein. Du sollst jetzt nicht anfangen zu lamentieren. Nimm deine Piep und dann machst du Piep. Also, okay. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Haut rein.